zur Göttin der Lust im Tanz. Salome reicht den Mund mir wie Blut so rot. Salome, deine Küsse sind süßer Ton.